Der Fall ist klar. Es handelt sich um einen Akt öffentlich zelebrierten Ungehorsams. Die Piusbruderschaft lässt es darauf ankommen, sie sucht den Streit mit Rom. Denn Rom hatte eindeutig darauf hingewiesen, dass diese Weihen wegen des ungeklärten kirchenrechtlichen Status der Piusbruderschaft nicht erlaubt seien. Nun wird der Ungehorsam nicht nur von einer kleinen Truppe innerhalb der Bruderschaft zelebriert, sondern sozusagen mit dem Segen der obersten Heeresleitung, denn der Chef der Bruderschaft kam eigens für die Weihe angereist. Der Regensburger Bischof Gerhard Müller, in dessen Diözese die Weihe stattfand, hatte wiederholt und noch heute Morgen in diesem Sender auf das Verbot der Weihe hingewiesen. Bischof Müller ist kein Leichtgewicht. Seine fachliche Kompetenz als führender Theologe ist unbestritten. Er steht an der Spitze der Ökumene-Gruppe in der Deutschen Bischofskonferenz und ist Mitglied des Ausschusses der Glaubenskongregation, die den Fall der Piusbruderschaft übernommen hat, nachdem ein anderer Ausschuss versagt hatte, Stichwort Bischof Williams. Und er hatte zuvor mit dem Papst darüber gesprochen, seine Aussage ist amtlich. Aber eigentlich ist es ja lächerlich, von einem Akt des Ungehorsams zu sprechen, wenn man sich die Zahlenverhältnisse anschaut. Da spielt eine Bruderschaft von rund 600.000 Menschen Katze mit einer Kirchenmaus, die immerhin 1,2 Milliarden Mitglieder hinter sich zählt. Eine Stechmücke begehrt gegen einen Elefanten auf und droht ihm mit einem Zerwürfnis. Sicher, hier geht es nicht um Mehrheit, sondern um Wahrheit, aber sicher auch um Psychologie. Das Denken der Traditionalisten ist im wahrsten Sinne des Wortes eigenartig, um nicht zu sagen ghettomäßig. Die Piusbrüder sind, um es milde auszudrücken, schon sehr verfestigt im Guten. Ihre Führung glaubt offensichtlich, dass die Stechmücke sich den Elefanten einverleiben kann. Dennoch hat der Elefant Kirche sehr behutsam verhandelt und ist der Bruderschaft entgegengekommen, indem er die alte Messe wieder eingeführt und die Exkommunikation aufgehoben hatte. Jetzt wäre mal ein Schritt der Piusbrüder fällig und notwendig gewesen. Nichts da. Stattdessen kam die Williams-Pius-Krise, die dem Ansehen Roms geschadet hat, und jetzt diese Weihen, ein weiterer Affront gegen Rom. Man fragt sich, ob die Piusbruderschaft es überhaupt ehrlich meint mit Rom, ob sie noch dialogfähig ist und ob die Verfestigung im vermeintlich Guten nicht schon so starr geworden ist wie bei einer feierlich aufgebahrten Leiche. Von geistiger und geistlicher Beweglichkeit ist nichts zu sehen. Allerdings stellen sich im Zuge des neuerlichen Aktes von öffentlich zelebrierten Ungehorsams auch Fragen an Rom. In einer Mediengesellschaft, die sensibel auf Gesten, Symbole und Worte reagiert, reichen lapidare Sätze in Rom über die Unerlaubtheit des Aktes nicht aus. Hier geht es nicht nur um eine Disputatio theologischer Fragen. Die Kurie und die Piusbrüder stehen in einer öffentlichen Arena und das Volk der Gläubigen und nicht nur das schaut angeregt zu. Öffentlichkeit ist auch eine Wirklichkeit, mithin Teil der Wahrheit und des Lebens. Insofern weist die erneute Kraftprobe auch auf ein Defizit in Rom selber hin. Es fehlt eine Sensibilität für die Glaubwürdigkeit des Bildes der katholischen Kirche in Medien und Gesellschaft. Eine gute Homepage reicht ebenso wenig wie der Hinweis auf den schlechten Willen bei etlichen Medienleuten. Das weiß man doch längst, und das Lamentieren darüber erinnert an das Jammern der Geistlichen über die schlechte Presse, vor allem in Deutschland, als die ersten Zeitungen vor 150 Jahren Massenauflagen erreichten. Es fehlt nicht nur im Pressesaal des Vatikan an Know-how im Umgang mit den Medien, es fehlt an Professionalität bei jenen, die mit den Medien zu tun haben. Das wäre eine Lektion, die der Elefant durch seine Affäre mit der Mücke lernen könnte, ja noch lernen muss.